Radio Marabo. Musikkompetenz seit 1984. 2016. Das ist Marabu. Das ist Marabu. Ja, ich bin Martin Schreier von der Sterngruppe Meisen, habe die Band 1964 gegründet und ich bin sehr froh, dass wir heute mit Radio Marabu eine schöne Sendung machen konnten. Was bleibt nach dem Tode, wenn der Name Herbst 2016, umfangreich auf Radio Marabu, Sternkombo Meißen und aktuelle Termine 17. September 20 Uhr Stadtbad Leipzig, 30. September Marienkirche Dessau-Roßlau, 2. Oktober Dancehaus Zeche 2 in Borna, Ortsteil Neukirchen, 26.11.2016 Lukaskirche Dresden und am 3. Dezember 2016 Neu-Helgoland Berlin. Und so ging dahin die Zeit, sein Flug hat sich erfüllt. Der Körner liest. Ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Radio Marabu. Erich Kästner, Rezitation bei Regenwetter. Der Regen regnet sich nicht satt, es regnet hoffnungslosen Zwirn. Wer jetzt eine dünne Schädeldecke hat, dem regnet es ins Gehirn. Im Rachen juckt's, im Rücken zerrt's, es blöken die Bakterienherden. Der Regen reicht allmählich bis ans Herz. Was soll bloß daraus werden? Seit Wochen rollen Wolkenfässer von Horizont zu Horizont. Der Neubau drüben mit der braunen Front wird von dem Regen täglich blässer. Jetzt ist er blond. Die Sonne wurde eingemottet, es ist, als lebte sie nicht mehr. Ach, die Alleen, durch die man traurig trottet, sind öd und leer. Man kriecht ins Bett. Es ist gescheiter, als dass man grau im Regen steht. Und das geht auf keinen Fall so weiter, wenn das so weitergeht. Na, nun wird es Herbst, dann beginnen wir mit einer Rezitation bei Regenwetter auf Radio Marabou und Leonidas Kavakos, Dvorak, humoresk. Wunderschön, mehr Klassik in dieser Stunde mit Julia Reinhardt. Der Klassik-Tipp führt uns zu Mozart. Und jetzt geht's weiter mit Rock'n'Roll. Hier sind die Slaves. Sucking on a sour sweet, blisters on your tongue. Sucking on a sour sweet, sitting on your thumb. Thank you.

Eine der coolsten jungen britischen Bands auf Radio Marabu, Detroit, die neue von Spring King. Eine der anderen coolsten jungen britischen Bands sind die Walls. Und die hören wir im Interview in dieser Stunde, zumindest den Frontmann. Jetzt geht's weiter mit Wild Beast Alpha Female. Jack Savary and you're listening to Radio Marabu, Europe's alternative music. That it's taken. Is this love like the love we were? Radio Marabu. Neue Musik! It was a slight on my honor, so he deserved it. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen. Hi, we're Bastille, and you are listening to Radio Marabu, Europe's alternative music. I've got demons running around in my head, and they feed on insecurities I have. Won't you lay your healing hands on my chest? Let your ritual clean. Soak the ropes with your holy water. Tie me down as you read out the words. Set me free from my jealousy. Won't you exercise my mind? Won't you exercise my mind? I want to be free as I'll ever be. Exercise my mind, help me exercise my mind. Won't you liberate me? Well, I'm haunted by your ancient history. Close these green eyes and watch over as I sleep through my darkest of dreams. Be the power to compel me. Hold me closer than anyone before. Set me free from my jealousy. Won't you exercise my mind? Won't you exercise my mind? I want to be free as I'll ever be. Exercise my mind, help me exercise my mind. I should be thinking about nothing else when I'm with you. Should be thinking about nothing else when I'm with you, ooh, with you, ooh, oh, oh, oh. Your mind exists somewhere altogether different. It lives in a world where feelings simply cannot be defined by words. Neue Musik von Jack Cerati und Bastille. Alle Infos über unseren Sound www.radiomarabu.de. Auf die Antenne Radio Marabu. Hallo, hier ist Sieg Alders aus Holland. Oktober ist holländischer Monat auf Radio Marabu. Musik aus Holland. Einen Monat lang im Oktober zusammengestellt von mir. Rund um die Uhr Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Der holländische Oktober. Der holländische Oktober. Oktober ist holländische Monat auf Radio Marabu. Marabus Musikmonate. Neu auf Radio Marabu Twin Atlantic The Chaser. My energy spins like a song on repeat that repeats. satisfaction is guilt and love is all that is greed. But the truth is I'm just a man. My energy spins like a song on repeat that repeats. Atlantic Chaser und Beer Stan mit Emeralds auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Are you there at all? Won't you break my fall? Stan. Beer Stan, du holst gleich auf Radio Marabu im Interview. Zuvor Julia Reinhardt mit dem Klassiktipp Mozart, direkt nach Peter Gabriel, The Fire. Marabu Goes Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Wolfgang Amadeus Mozart, Le Nozze di Figaro, bei der Deutschen Grammophon am 8. Juli 2016 erschienen. Dies ist die vierte von insgesamt 7 Veröffentlichungen der von Rolando Villazon und Yannick Nézet-Séguin initiierten Mozart-Opernreihe. Nach Don Giovanni, Così fan tutte und der Entführung aus Misérable folgt nun die Aufnahme des Figaro in Kooperation mit dem Festspielhaus Baden-Baden, wo sich diese umjubelte Aufführung im Juli 2015 ereignete. Diese Aufnahme mit Nézet-Séguin am Dirigentenpult ist hervorragend besetzt. Wir hören in den Hauptpartien unter anderem Thomas Hampson, Luco Pissarroni, Christiane Karg, Sonja Jontscheva, Anne-Sophie von Otter und Rolando Villazon. Wir erleben eine Mischung aus bereits arrivierten Opernakteuren und herausragenden Vertretern der neuen Generation. Und als letzte der 3 da Ponte Operas nehmen sich Nézet-Séguin und Villazon nun den Figaro vor, der regelrecht gespickt ist mit zu Ohren gehenden, begeisternden Melodien und Arien. Nizza Seguin nennt sie eine einzige Abfolge von Hits. For many people, Notte di Figaro is their favorite Mozart opera. Maestro Giulini, with who I worked, said always Figaro for him with Traviata and Carmen maybe were the perfect opera for the story, for the drama, for the music. Mm-hmm. You know, it's one greatest hit after one greatest hit. So I think it reached the heart of the people even more maybe than any other Mozart opera. Of course it's a farce, it's a comedy, it's all people hiding from each other. And yet, underneath, in the orchestra, there's always this woodwind and there's always this violin line which breaks your heart. Rolando Villazón ist begeistert von seiner Rolle als gewitzter Basilio und der Zusammenarbeit der Beteiligten. Every single role has a very, very definitive importance in, yeah, in the play. You know, it's very short the role I'm playing in this one, Basilio, but you know, it's almost more stressful than any other that I have done and the ones that I will do, because in those specific moments you better have the right energy. In quegli anni in cui val poco la malpratica ragion, ebbi anch'io lo stesso fuoco, fui quel pazzo cor non son, fui quel pazzo cor non son. Mentre io sospiro, felice morì. Die vorliegenden Aufnahmen entstanden im Juli 2015 im Festspielhaus Baden-Baden im Rahmen einer konzertanten Aufführung, die von allen zusätzlich Fantasie beim Verfolgen der Geschichte abverlangt. Thomas Hampson und Luca Pisaroni sehen darin keinerlei Probleme. I think both of us felt a little bit tied to having to stay in that one place. Yes. But the fantasy was just all over the place. You were staging all night long. I agree. And I loved, because we looked at each other like it was a production. Yeah, absolutely. And I interacted with my colleagues. The interrogation of the second act was so much fun, because we're looking across the microphone at each other like, you stupid. And he's going, yeah, who do you think you are? Yeah. No, so, we really acted, and I think the audience felt it. It was a little bit like breakfast. Not really. I think the audience liked it, and I have to say I related to the audience incredibly well. Yeah. I really felt very free. I never felt like, oh my God, you know, I have the microphone, I can move. Non piadrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Die Hochzeit des Figaro. Am Hochzeitstage Figaros mit Susanna, beide zur Dienerschaft des Count Almaviva gehörend, passiert so einiges. Figaro erregt sich darüber, dass der Count seiner Susanna nachstellt, hat allerlei Probleme zu bewältigen. Es wird sich verkleidet, was das Zeug hält, bis es schließlich zum lang ersehnten Happy Ending kommt und alle sich glücklich in den Armen liegen. Dieser schwungvolle Figaro ist mit einigen der besten Sänger unserer Zeit besetzt. Neben Villazón, Hampson, Anne-Sophie von Otter erleben wir hier die mitreißende Sopranistin Christiane Karg als Susanna. Luca Pisaroni überzeugt als Figaro mit seinem satten Bassbariton. Se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino. Die bulgarische Sopranistin Sonja Jonchiva begeistert als Gräfin Almaviva. It's love, it's sex and it's fun also. Because all these things with the letter and the countess, who is so happy to come back in her let's say, old times when she was a wild, savage girl, you know, from the village. And she's young, but in the same time, she has to act as somebody noble. But inside of her, she's coming from the people, you know, and I love it. Diese Operproduktion wurde ungekürzt und konzertant aufgeführt und präsentiert Mozarts Werk auf 3 CDs in voller Länge. Den Text kann man dank des umfangreichen Booklets in Deutsch, Englisch, Italienisch oder Französisch nachlesen. Unter der Leitung von Yannick Nézet-Séguin begeistert das Chamber Orchestra of Europe durch seine spritzige Brillanz in den Tempi, durch elegante und transparente Präzision in den Rezitativen sowie seine sinnliche Spielfreude. Le Nozze di Figaro, die Schönheit, Frische und Strahlkraft von Mozarts Musik entfaltet sich den Hörern hier. Diesen Figaro muss man einfach gehört haben. Cosa mai vengono a far? Gli abbiamo vincenza schianarsi. Dica ognun quel che gli par. Nur auf Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Always passing through. Quicker sometimes, slower with you. Like a birch among the pines that I renamed 100 times. And damn the whole. That only wants to follow. And damn the day that we built, that we built this well-built, this well-built gallows. When there is no river or mountain, no highway or open sea. What is there to yearn for? Except chopping down more trees. And damn the fools. They walk right here among us. What to do, what to build, where to go. How to turn so they can't reach us. Killwander und Miriam Spranger auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Getupftes, hör auf dein Herz. Über so viele Dinge nachgedacht, so viele Nächte lang deswegen wach, zu keinem Ergebnis gekommen, hast so viel Zeit und Kraft genommen. Merk ich, dass hier was nicht stimmt. In zweite Sicht, dass die Entscheidungen übernimmt. In zweite Sicht, dass ich selbst nicht mehr kenn und auch nicht kennen will. Stehen, bei dem Versuch, ihn zu entgehen. So viele Male abgelenkt, ihm fast den Hals dabei verrenkt. Merk ich, dass hier etwas fehlt. Das kleine Stück, wodurch das alles hier ist, zählt. Das kleine Stück, das ich schon immer in mir trage, sagt: nicht zu verlernen, ich höre auf mein Herz und ich schwöre auf mein Herz. On Radio Marabu, am Telefon von Radio Marabu, Tordi from The Holes. Can you give us a clue where the band name comes from, The Holes? What is the meaning? So the way we say it is The Walls, and the meaning is Italian slang. So three of us out of four in the band are from Italian origin, and The Walls comes from something that we say in southern Italy, Wallera, which means, you know, big kahunas. When did you form the band? How did you guys get in touch with each other? So we formed probably about 5 years ago. We were all friends from school, and we decided that it would be a good idea to start playing music to entice female companions. About your single X21, what is the song about? The video, a kind of a road movie, seems to play in the United States. Where did the idea for that come from? It was just a video director who was a friend of ours, and we just ended up working with this film director, and he just had some ideas that he wanted to shoot here and just make it into sort of like a mini movie. The scenery looks really beautiful, so it was just nice. It was just nice to film it like that and use them sort of cameras and high quality. It was good. I think it suits the song. Nice video is also on www.radiomarabu.de. You guys come from Bedford in England, a good place for a young band to start from. Does there an active music scene exist? Do you have connections to special other bands? Where we are together, it's a small town. It's quite a quiet town, but there's a lot of music, so it's very good for that. All are looking forward to your first album. Do you all already have a clue when this comes out? We're making the album at the moment, and we're hoping that it comes out sort of in the autumn time. The fans also in Germany seem to be lucky to see you live. Do you have plans for a bigger tour? Oh, for definite. We're so excited to come to Germany. We've got the Reeper Barn in a couple of weeks, and we're definitely looking. We want to stay out there. We want to make as many contacts as we can in Germany, and hopefully do like a tour in Germany as well. So hopefully we're going to sort that out. When we come to Germany, we want to stay there for a little while. So I would love to do a tour of Germany. It's such a beautiful place, and people love live music in Germany, so it's perfect for us. Okay, what are the next steps for you? Plans for the near future? So to do as many gigs as we can, really, to play live to as many people as we can, and get the music heard and shared by, you know, generating as many fans as we can, really. So I think that's going to help us to have a long career in music, because, you know, that's important to me. I want to make music and keep doing it for as long as possible. So We need to reach out to as many people as we can for as long as we can. Okay, I wish you all the best for this plan, and we play now again X21. I got a formula, it's my recipe. I got the thing to give you life and all your wishing dreams. It was easy, had it all along. Let me tell you about this thing, I got X21. Your body, yeah.